I hope you slept well, people. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, Leute. And I hope you are doing great. Und ich hoffe, es geht euch gut. So, let's find out how God is as a father and how we relate to him as children. Also lasst uns herausfinden, wie Gott als Vater ist und wie wir als Kinder mit ihm in Beziehung treten können. Do you know, our heart is the key to everything. Wisst ihr, unser Herz ist der Schlüssel zu allem. The Bible says more than any other thing, guard your heart. Die Bibel sagt in Sprüche 4,23, mehr als alles, behüte dein Herz. For out of it flow the rivers of life. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. I'm gonna give it a little key. Ich gebe euch einen kleinen Schlüssel. Your heart is the filter. Das Herz ist ein Filter. We think, so many of us think that we actually think with our brain, but we don't. So viele von uns denken, dass wir mit unserem Gehirn denken, aber das ist nicht so. Our heart thinks, the Bible tells us. Die Bibel sagt, unsere Herzen denken. But then it automatically filters the thoughts. Aber dann filtert es automatisch die Gedanken. So your spirit knows exactly God is perfect, God is good, he's a loving and a caring father. Also dein Geist weiß genau, dass Gott liebend ist, dass er gütig ist und dass er ein liebender Vater ist. God deposited this truth already into your spirit. Weil Gott hat diese Wahrheit schon in unseren Geist hereingelegt. You will only experience as much as your heart can truly believe. Aber du wirst nur so viel erleben, leben, wie dein Herz wirklich glauben kann. And as you accept the truth of the word of God, your heart will begin to change. Und je mehr du diese Wahrheit Gottes glauben kannst, je mehr wird sich dein Herz verändern. You know, this is so powerful. Und wisst ihr, das ist so kraftvoll. You and me can hear the exact same information and yet you and me can understand something exactly different. Du und ich können genau dieselbe Information hören, aber wir können beide komplett etwas anderes verstehen. Because our heart filters it. Weil unser Herz es filtert. So if our heart, the filter of our heart is dirty with the wrong image of God as the Father. Aber wenn jetzt der Filter unseres Herzens durch ein falsches Bild von Gott verschmutzt ist, you're not going to experience God as a loving Father. Wirst du Gott nicht als liebender Vater erleben können. And here is the crazy thing. Und das Verrückte daran ist das. People said to me many times, Leute haben mir schon viele Male gesagt, Reinhard, knowing my head that God is a good father, but I don't experience it. Reinhard, ich weiß doch in meinem Kopf, dass Gott ein guter Vater ist, aber ich erlebe es nicht. Sure. Sicher, klar. Because your heart hasn't grasped this truth. Weil dein Herz diese Wahrheit noch nicht erfassen konnte. And as the truth is trying to come to your heart, your filter changes this truth. Und wenn die Wahrheit versucht, in dein Herz zu kommen, wird sie durch den Filter verändert. So you have to clean your filter. Somit muss der Filter gereinigt werden. You have to reject the lie that God is not a good father. Du musst die Lüge, dass Gott kein guter Vater ist, zurückweisen. Make a decision and say, I let the lie go. Und du musst eine Entscheidung treffen und sagen, ich lasse diese Lüge gehen. Accept the responsibility that I believe the wrong thing about God and I let this lie go. Ich nehme die Verantwortung wahr, dass ich falsche Dinge über Gott geglaubt habe und ich lasse diese Lügen gehen. You have to completely forgive your earthly father from all of your heart. Du musst auch deinem irdischen Vater von ganzem Herzen vergeben. No matter what he did. Unabhängig davon, was er getan hat. And then you must release all judgment. Und dann musst du alle Beurteilung und Wertung loslassen. You see, judgment is that we make a judgment that we know why they did what they did. Weißt du, eine Beurteilung oder Wertung ist, dass man glaubt zu wissen, warum jemand das gemacht hat, was er gemacht hat. If you make a judgment, you will wound yourself deeply and your heart will always remain with this dirty thought. Aber wenn du eine Beurteilung oder Wertung abgibst, wirst du dich selbst so tief verletzen und dein Herz wird weiterhin diesen schmutzigen Filter behalten. Do exactly the same thing that they did to you and you will hate yourself. Und du wirst genau dasselbe machen, was dir angetan wurde und du wirst dich dafür hassen. Does this sound familiar? Kommt dir das bekannt vor? I will never be like my ich werde father. Nie so sein wie mein Vater. I will never be like my nie mother. Werde ich sein wie meine Mutter. And then you find out that that's exactly how you und are. Dann findest du heraus, dass du genauso bist. And then you hate yourself even more for und it. Dann wirst du dich dafür noch viel mehr hassen. Do you know why this happens? Und wisst ihr, warum das geschieht? Romans 2 verse 1 says this. Römer 2 Vers 1 sagt folgendes. Who are you, a man, that you judge? Wer bist du, Mensch, der da richtet? And then it tells us that we do the same thing that we judge others. Und dann sagt es, dass wir dasselbe tun, wofür wir andere richten. See, once you judge, you yourself bring your heart to the place where you will act the same way. Denn weißt du, sobald du richtest, bringst du dein Herz genau dorthin, wo du dich dann gleich verhalten wirst. So let go of all judgment. Deshalb lassen wir doch das Richten und Bewerten. What does this mean? Was bedeutet das? It means never again will you assume that you know why they did what. Das heißt, dass du nie wieder annehmen wirst, zu wissen, warum jemand etwas gemacht hat. Today I was talking to Debbie about something. Und wisst ihr, heute habe ich mit Debbie über etwas geredet, where some close people to her made certain judgments. Wo einige Leute, die ihr nahestehen, gewisse Bewertungen anstellen. And I said, nobody has the right to do that. Und ich habe gesagt, niemand hat das Recht, das zu tun. I said, the only thing we know is the facts. We know that this and that happened. Das Einzige, was wir wissen, sind die Fakten. Wir wissen, dass dies oder jenes geschehen ist. All these friends around us, they're making a judgment why it happened. Aber wie gesagt, diese Freunde um uns herum haben Beurteilungen abgegeben, warum es passiert ist. It happened because this person was just a mean person. Also das ist passiert, weil diese Person einfach eine böse Person ist. We don't know that. Und ich sagte, das wissen wir aber nicht. Nobody knows the motive of the heart that was happening at that instant. Niemand kennt die Motivation des Herzens und kann sagen, was in diesem Moment die Motivation war. Ah, mein Vater hat mich nie geliebt. He never embraced me. Weil er mich nie umarmt hat. That's a judgment. Aber schau, das ist eine Beurteilung. The fact that he never embraced you might be true. Die Tatsache, dass er dich nie umarmt hat, kann wahr sein. You cannot judge that he never loved you. Maybe he was unable to express these emotions. Aber du kannst nicht beurteilen, ob er dich nie geliebt hat. Vielleicht war es ihm einfach nicht möglich, diese Emotionen auszudrücken. We do not know what's going on inside of the hearts of other people. Wir wissen nicht, was in den Herzen anderer Leute vorgeht. Therefore the Bible says don't judge before the time. Und deshalb sagt die Bibel im 1. Korinther 4,5, darum richte nicht vor der Zeit. Judge our fathers, we will be locked in the prison and our filter will be dirty. Und wenn wir unsere Väter richten, werden wir gefangen genommen und unsere Filter wird schmutzig. So now what happened? Und was geschieht dann? We can't see God as the Father that He truly is. Dann können wir Gott, den Vater, nicht so sehen, wie er wirklich ist. Make a choice. Also triff eine Entscheidung. Never again judge why people do what they did. Du wirst nie wieder beurteilen, warum Leute das gemacht haben, was sie gemacht haben, weil du es nicht weißt. You know what they did, but you don't know why. Du weißt, was sie getan haben, aber du weißt nicht, warum. Forgive and you stop judging and let all judgment go. Also vergib, hör auf zu richten und lass jede Beurteilung los. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.